Transparenz für die Ohren. Bin alle Zeit zum Plus Minus auf dieselbe Zeit zeigen. Schöner Zungenbrecher. Nun gut, die Aufnahme Nummer 1 läuft. Ich sehe eine zweite Aufnahme. Das ist gut. Damit kann ich mir das abzufragen oder zu erbeten sparen. Ich begrüße zur heutigen Bundesvorstandssprechstunde wir haben den 3. August, die zweite in der jetzt laufenden Amtsperiode, die zweite nach Würzburg. Und ich darf begrüßen Astrid, Christoph, Marc, Stefan Bartels, Stefan Körner und Carsten. Nun gut, kommen wir zunächst mal zum üblichen Anfang. Erzählt von eurer Woche. Naja, ich mache es relativ kurz. Am vergangenen Samstag war ich in Göttingen. Wir haben uns dort mit den Fraktionsvorständen und den Landesvorsitzenden der vier LVs, in denen wir Aktionen haben, zusammengesetzt. Ziel des Treffens von der Öffentlichkeitsarbeit und von den Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit der Fraktionen für den Bund ein bisschen zu profitieren. Das war insgesamt ein sehr konstruktives Treffen. Es war gut, sich einfach auch mal wieder zusammenzusetzen und zu gucken, wo man steht. Konkret besprochen wurde dabei unter anderem, dass sich die Fraktionspressesprecher mit dem Presseteam Bund demnächst mal zusammensetzen, um zu gucken, welche Möglichkeiten es gibt, da die Zusammenarbeit zu optimieren. Im Grunde funktioniert die ja eh schon, wie man anhand der Redaktionskonferenz so einigermaßen sehen kann. Ja, und das war's dann auch schon. Ansonsten halt so das übliche Gedöns, was wir haben, um den Betrieb am Laufenden zu halten. Ich habe noch einen zweiten Punkt, und zwar bin ich auf dem Nachhauseweg. Ich habe noch einige Kilometer, stehe im Augenblick auf meinem Parkplatz und deswegen würde ich mich auch schon gleich wieder verabschieden. Ja, wir hören oder sehen oder lesen uns dann die Tage. Gut, dann eine gute Heimfahrt dir. Wenn ihr Fragen explizit an Seekor habt, würde ich die im Anbetracht der Situation mal kurz vorziehen. Also Fragen direkt an Seekor am besten jetzt gleich. Falls ich jetzt in den nächsten paar Sekunden niemanden sehe, der ans Mikro sprintet, dann würde ich gleich dann an die anderen Vorstände nochmal zurückspielen, falls die noch irgendwas zu erzählen haben, hinzuzufügen oder zu widersprechen. Okay, scheint nicht so, als ob jemand explizit etwas von mir wissen möchte. Dann bleibt's dabei, ich verabschiede mich und wünsche euch noch einen schönen Abend und macht nichts kaputt. Gute Einfahrt. Ich gebe mir Mühe. Gut nach Hause. Danke, ciao, ciao. So, andere Bundesvorstände mit Beiträgen. Jetzt dürft ihr mal schlecht über euren Chef reden, er ist nicht da. Es gibt ja die Aufzeichnungen, das ist immer schwierig, ne? Aber ich kann mich dem nur anschließen, was Sigur gerade gesagt hat, weil meine Zeit sah identisch aus, aber ich war in Göttingen und ansonsten Tagesgeschäft. Schönen guten Abend übrigens. Guten Abend. Noch jemand? Ja, meine erste Woche im Bundesvorstand hatte vor allen Dingen Telefon stattgefunden, habe mich die Bundes-IT an, vielleicht haben es einige schon mitbekommen am letzten. Christoph, könnte es sein, dass du die Push-to-Talk-Taste nicht durchgehend gedrückt hältst? Nee, ich habe das anders eingestellt, wisst ihr, Wege. Hört man nicht. Ja, immer so als unterbrochen. Verstehst du? Echt? Okay, dann muss ich das mal anders konfigurieren. Ich muss mir das nachher mal angucken. Wie erwähnt, ich habe jetzt in dieser Woche geschaut, dass die IT jetzt offiziell auch am Bundesverwaltungstreffen teilnehmen kann und teilnehmen wird und bin jetzt gerade dabei, viel rumzutelefonieren, um mich in Sachen Bundes-IT schlau zu machen und die ersten Sachen anzustoßen. Ja, ich freue mich auf eure Fragen, wenn ihr welche habt. Jo, noch jemand mit Ergänzungen? Ansonsten würde ich gleich dann zu den Fragen übergehen. Wenn es so ruhig ist, dann... Genau, ich wollte gerade sagen, wenn es zurück ist und eh schon jemand am Mikro steht, dann bam bam. Ja, hi, also erstmal ja Glückwunsch jedem, der jetzt wieder hier ist. Ne? Ich wäre auch letztes Mal schon vorbeigekommen, aber jemand hat meinen Rechner aufgemacht, leider. Jetzt, ich hätte total gerne mal so eine, ich sag mal, die aktuelle Lage oder sowas zu dieser netzpolitik.org-Geschichte. Könnt ihr uns da mal so ein richtig schönes Update geben, was da eigentlich gerade von Seiten der Piraten los ist? Kannst du die Frage mal ein wenig konkretisieren, was da von unserer Seite her los sein soll? Außer, dass wir natürlich die Geschichte, die da stattfindet, nicht besonders doll finden, ist doch logisch, ne? Ja, nee, ich hätte da nur gerne eine Übersicht. Ich konnte hier absolut nicht teilnehmen. Vielleicht geht es auch ein paar anderen so. Ich muss ja erstmal ein neues Schloss hier einbauen und so. Also ich denke, viele Piraten haben in letzter Zeit am Wochenende an den Demos teilgenommen, aber mit Sicherheit auch viele Bundesvorstände. Ich weiß, dass der Christus war in Berlin, ich war in Frankfurt. Andere von uns mit Sicherheit auch irgendwo, aber das geschah halt als Pirat, als einfacher Pirat. Der Bundesvorstand hat jetzt Netzpolitik, Org-Geschichte, keine Beschlüsse gefasst oder sonst irgendetwas, wenn du das meinst. Okay, also es gibt noch nichts, was irgendwie offiziell zu Papier gebracht wurde. Naja, eine mediale Begleitung, also es gibt halt Blogposts und PMs aus unterschiedlichen LVHs auch und soweit ich weiß auch vom Bund. Ja, und das Team PolGF rotiert die ganze Zeit schon im Social-Media-Bereich. Da gibt es auch relativ viel. Da gibt es dann auch Grafiken zum Teilen, zum Ausdrucken, zum Ärger ausdrücken. Okay, also bis jetzt sind wir da hauptsächlich medienpräsent. Es gibt ja einen Antrag von Martin Delius, der im Batman auch steht, den wir bislang als Umlauf hatten, den wir jetzt aber als Sitzungsbeschluss in die nächste Sitzung auch tragen. Der steht im Moment noch zur Diskussion und ansonsten begleiten wir das natürlich, wie Marc das eben schon sagte, gerne medial weiter, selbstverständlich. Sehr schön. Könnt ihr vielleicht noch einen Link zu dem Antrag entweder ins Pad oder in den Channel tun? Dann wäre ich dann auch komplett glücklich. Na, wenn ich dich so glücklich kriege, mache ich das doch gerne, na klar. Ja, danke. Nur im Pad steht ja, glaube ich, schon relativ weit unten bei den Fragen. In der Zeile 27. Ich schiebe ihn hier gleich nochmal in den Baum rein. Mach das. Jo. So, denn jetzt, Bam Bam ist weg, Bauer Jupp ist da. Bauer Jupp, bitte. Ja, da würde ich mal nachfragen, warum ihr das denn verschiebt zur Sitzung, weil nach meiner Ansicht ist das Ding ein reine Trolleantrag mit Stöckchen. Da braucht man nicht drüber springen, ablehnen, fertig, Arsch lecken. Also wenn ich mir die aktuelle Abstimmungsrunde dieses Umlaufbeschlusses anschaue, dann wird das vielleicht auch so aussehen, aber trotz alledem werden wir da in der nächsten Sitzung halt nochmal drüber reden. Ja, das wäre dann schon ganz günstig, einfach auch mal zu erklären, warum, wieso, weshalb, ne? und warum es so nun tatsächlich nicht geht. Ja, und die meisten Vorstandsmitglieder, die diesen Antrag bereits bearbeitet haben im Redman, haben auch relativ deutlich drunter geschrieben, warum sie so abgestimmt haben, wie sie abgestimmt haben, und das empfehle ich nur jedem zu lesen. Ich setze halt einfach voraus, dass der Antragsteller das auch schon weiß. Er hat den Antrag gestellt, von daher sollte er den Link kennen und er sollte dann auch mal drauf schauen, was die Leute da so hinterlassen haben. Naja, er wird jetzt Bestandteil sein von der nächsten BUFO-Sitzung, die ist am 13. August und da können wir dann auf die Geschichte definitiv auch nochmal näher eingehen. Jo. So, jetzt sehe ich gerade niemanden am Mikro. Ich gehe dann mal rüber ins Pad. Da habe ich, ja, die Wortmeldungen sind ja im Moment relativ obsolet. Ja, richtig. Zeile 18. Wird sich die Piratenpartei an der Klage gegen das Tarifeinheitsgesetz von GDL, Marburger Bund, Cockpit und Journalistenverband beteiligen? Ich lese das nicht komplett vor, weil das eine sehr lange Frage ist. Kurz geht es darum, wir haben da wohl durch Retweets eine Position bezogen und es gibt auch Einzelpositionierungen dazu. Es wäre schön, wenn wir das jetzt auch öffentlich nochmal forcieren würden. Ich denke, das ist so der Grundzug der Frage und es scheint auf dieses Programm gedeckt zu sein. Naja, also beteiligen im Sinne von beitreten zu der Klage werden wir sicherlich nicht, weil wir keine Gewerkschaft sind. Ansonsten obliegt es natürlich unserer Öffentlichkeitsarbeit hier wenn es so einen Aufhänger gibt, natürlich auch unsere Position entsprechend zu verbreiten. Und das machen wir auch. Thomas Ganzko. Thomas, wir hören dich nicht. Immer noch nicht. Da kommt jetzt die Nachfrage, welche Kosten könnten im Rahmen dieser Klage entstehen? Ist das von dir, Thomas? Nee, von der Fabia stimmt's nicht. Ich habe sie jetzt schon gestellt. Jetzt wurde die Frage mal gestellt, kann da jemand was dazu sagen? Naja, da, so wie Marc das schon sagte, wir uns an der Klage an sich selber nicht beteiligen werden, werden auch keine Kosten entstehen. Okay, Thomas, da ich dich nicht höre, wenn du die Frage noch stellen willst, dann pack dir einfach nochmal kurz Mumble-Chat oder in den Pet-Chat, da du ja versucht hast, dich zu melden, würde ich dir dann auch priorisiert dran nehmen. Nichtsdestotrotz gehen wir jetzt erstmal kurz weiter mit Zeile 20. Wie geht's jetzt weiter mit dem BEO? Was ist konkret geplant? Ich denke, der BEO wird, das Thema BEO wird Bestandteil unserer nächsten Klausur sein, die ja ansteht, und danach werden wir schauen, wie wir da weitermachen. Also nur dadurch, dass wir jetzt einen neuen BUFO und ein neues Bundesschiedsgericht gewählt haben, hat sich die Grundsituation ja noch nicht verändert, und von daher bitte ich da mal ein bisschen Zeit. Zumal wir auch das Problem hatten, dass auf dem Bundesparteitag dieser eine Antrag, dieser BEO-Antrag leider nicht drangenommen werden konnte. Das heißt, es wirft uns natürlich auch ein bisschen zurück in der Durchführung, aber das geht noch ein. Du bist immer wieder weg, also ganz, ganz schlecht zu verstehen. Ja, scheiß Mumble. Ja, ich bemühe mich, besser zu machen. Und für die, die gegebenenfalls noch nachfragen wollen, die Klausur wird am 15. und 16. August stattfinden, also in 2 Wochen. Gut, 15. und 16. August war das. Okay, dann Jano Amico. Hi. Ich würde mich als Basismitglied gern mal über die monatlichen Aus- und Eintrittszahlen informieren und da mal so ein Diagramm oder eine Abbildung gern daraus machen. Wie komme ich an die Zahlen? Die Mitgliederzahl wird alle 14 Tage in der Vorstandssitzung veröffentlicht und steht auch im Wiki als Diagramm zur Verfügung. Ansonsten gibt es unter finanzen.piratenpartei.de in dem Finanzportal ist auch die aktuelle Statistik nach LV und so weiter aufgelistet. Könntet ihr mir da mal einen Links geben, bitte? Da habe ich es ein bisschen leichter. finanzen.piratenpartei.de. Gut, jetzt habe ich die Frage. Jetzt habe ich die Frage von Thomas Gamsko noch im Pet-Chat drüben in der 317. Da er es ja versucht hatte, noch am Mikro zu stellen, stelle ich die jetzt noch mal kurz, priorisierterweise. Als Partei kann man auch ohne Gewerkschaft gegen ein Gesetz klagen, wenn es gegen die Verfassung zu verstoßen scheint. Das war noch sein Wortbeitrag zum Thema Gewerkschaftsklage, Verbandsklage. Ja, wie Thomas schon richtig gesagt kann. Soweit mir bekannt ist, liegt uns aber da kein weiterer Antrag zuvor und wir haben es auch noch nicht weiter thematisiert. Gut, dann haben wir ja die 22. Die 21, Entschuldigung. Gab es auf dem BPT keine BEO-Verifizierungen? Es gab schon die Möglichkeit, sich verifizieren zu lassen. Die Möglichkeit haben auch einige Mitglieder wahrgenommen. Aber nicht wirklich viele. Also ich würde mal sagen, das ist so ein niedriger zweistellige Anzahl ist. Und von dieser Größenordnung sind wir auch ausgegangen. Das heißt, wir haben jetzt nicht Großes vorbereitet, sondern haben das Verfahren im Prinzip offline abgewickelt. Das heißt also auf Papier, und dementsprechend werden diese BEO-Verifizierungszettel auch manuell bearbeitet, und dementsprechend ergibt sich auch die Antwort auf die nächste Frage. Die Zahlen sind nicht gestiegen, die werden im Laufe der nächsten, im Laufe der nächsten Wochen werden sie geringfügig steigen. Gut, das war diese Frage. Dann 22, jetzt, das war die ich gerade eben aus Versehen vorlesen wollte. Auf dem BPT sollte eigentlich das neue Konzept für die Themenbeauftragungen vorgestellt werden. Wann ist damit zu rechnen oder warten wir damit bis zum nächsten BPT? Also bis zum nächsten BPT werden wir sicherlich nicht warten. Für die Themenbeauftragten zeichnet ja auch der Christos verantwortlich, der nun heute leider keine Zeit hatte. Und von daher ist ja da in dem Pad auch schon eine Antwort eingebracht worden. Ich denke, die Zeit sollten wir den Themenbeauftragten und dem neuen Konzept dann auch geben. Vielleicht noch ein Satz dazu. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn wir das im Rahmen vom Bundesparteitag hätten vorstellen können. Aber die Tagesordnung hat es leider nicht zugelassen. Das heißt, wir werden jetzt entsprechend nach einer Möglichkeit suchen, dieses Konzept möglichst einer breiten Mitgliederzahl zur Verfügung zu stellen und eben auch entsprechend vorzustellen. Genau, soll dann zeitnah geschehen. Gut, das war diese Frage. Die Themenbeauftragten haben sich auf dem BPT getroffen mit der Nachfrage, wie viele, und werden dieses Jahr noch ein Real-Life-Wochenende einlegen, um genau das zu besprechen. Das ist Kommentar dazu. Da ist Zwiegespräch. Ich muss das erst für mich selber durchlesen, bevor ich das hier ordentlich vortragen kann. Deswegen gehen wir bitte weiter zur nächsten Frage. Zeile 25. Welche politische Aussage hat die Piratenpartei in der aktuellen Landesverrat-Affäre? Das geht da irgendwie noch weiter, oder verstehe ich das falsch im Pad? Da steht dann drunter, der Frage fehlt was. wenn Netzpolitik.org es wünscht, wird unsere Rechtsabteilung unterstützend tätig werden. Das ist wohl ein Zitat. Ja, Carsten. Ja, ich hätte das jetzt als gesonderte Frage gesehen tatsächlich, aber ihr seid natürlich, ihr fühlt euch frei zu beiden was zu sagen, jetzt wo sie vorgelesen sind. Also das Zitat resultiert wohl daraus, dass wir im Prinzip als Partei ja Schwierigkeiten haben, Netz.org in irgendeiner Form finanziell zu unterstützen, oder Netzpolitik.org. Sicherlich würden wir auch mit der Rechtsabteilung unterstützend tätig werden, wenn denn das gewünscht ist. Und welche politische Aussage die Piratenpartei in der aktuellen Landesverratsaffäre hat, ich glaube, die ist relativ eindeutig. Also ich persönlich sehe da schon einen Angriff auf die Pressefreiheit und ich denke, das könnte auch Thema sein. Ja, das hat der Christus ja auch in diesem Artikel mehr oder weniger genau so gesagt, ja, dass das alles eine ziemliche Frechheit ist und es wird keinen im Bundesvorstand geben, der anders denkt. Und vor allem, wenn man jetzt die Zeichen der Zeit mal zusammenzählt, was dann auch mit Herrn Range ist und Maaßen und unserem Justizminister und Innenminister. Ich glaube, dann wird ziemlich deutlich, wie dann der ganze Ablauf sein konnte und was dann da gespielt wird. Jo. So, jetzt nochmal zu dem in Zeile 23, 24. Da war jetzt nochmal die Nachfrage nach dem genauen Stand dieses Konzepts, ob man das denn nicht vorab sehen könnte, ob da jetzt die Themenbeauftragten mitgearbeitet haben oder ob das eine Sache vom Bund ist. Also wie ist der Stand, wer hat daran mitgearbeitet und wann können wir das sehen? So interpretiere ich jetzt 23 bis 24. Ja, da muss ich leider darum bitten, dass wir das zurückstellen, vielleicht bis zur nächsten Sprechstunde, weil diejenigen aus dem Bundesvorstand, nach meinem Kenntnis, die daran mitgearbeitet haben, sind heute Abend nicht da und ich kann da leider nicht viel zu sagen. Gut, dann müssen wir die Frage wohl zurückstellen. Wir kommen zu Zeile 26. Ich bitte nochmal darum, dass ihr euch auch wirklich sehr gerne ans Mikro bewegen müsst. Ich bin, wie gesagt, mehr als glücklich, wenn ich das hier nicht in der Solo-Variante machen muss. Und Sprechstunde heißt ja nicht, dass ich spreche und ihr stundet. Dementsprechend mache ich jetzt trotzdem weiter mit 26, hoffe aber, dass sich jemand ans Mikro bemüht. Der Schatzmeister-Club ist in den LVs sehr gut angekommen. Was passiert, wenn später doch wieder Kritiker auftauchen und öffentlich auf allen Kanälen rumnörgeln? Naja, Kritiker werden wir, glaube ich, immer wieder haben, egal was wir tun oder egal in welche Richtung wir irgendwas tun. Also wird auch in diesem Bereich Kritik mit Sicherheit kommen. Kritik wird aufgenommen, wird gegebenenfalls auch tatsächlich, ich meine, irgendjemand hat es ja schon drunter geschrieben, berücksichtigt. Wie schaut er so schön, Getrolle ignorieren? Nee, das Rumnörgeln, das reine Rumnörgeln, das würde ich tatsächlich ignorieren. Und ich denke, das werden wahrscheinlich dann auch alle anderen Landesschatzmeister, die eben in diesem Schatzmeisterclub mit sind, ebenso machen. Und wenn es eine berechtigte Kritik ist, na natürlich, da werden wir uns auch Kopf drüber machen und nachdenken. Im Moment haben wir da irgendwas nicht bedacht, aber gut, das müssen wir abwarten. Kritik wird mit Sicherheit kommen. Gut, dann Christoph Grüne am Mikro. Ich freue mich, bitteschön. Ja, genau zu dem Thema. Was halten denn die anwesenden BUFO-Mitglieder davon, wenn wir dieses Pad zumachen und wer Fragen hat, der soll Fragen stellen, aber nicht einfach bloß in das Pad reintragen? Ja, dann wären wir heute um 21.05 Uhr fertig gewesen, glaube ich. Also es gibt wahrscheinlich auch nachvollziehbare Gründe, warum jemand nicht am Mikrofon sprechen kann oder will. Und denen sollten wir jetzt nicht unbedingt die Möglichkeit verwehren, ihre Fragen auch zu stellen. Vielleicht gibt es auch Leute, die keine Zeit haben, hier teilzunehmen und im Vorfeld schon ihre Fragen eintragen und sich dann die Aufzeichnung anhören. Ich glaube, der Thomas war dann ein gutes Beispiel, der dann ja im Mikro stand und nicht zu hören war. Und von daher, das, was der Marc sagt, ist da vollkommen berechtigt, dass wir dann über das Pad die Möglichkeit haben, die Fragen aufzunehmen. Oder aber, wenn tatsächlich jemand nicht mit seinem Namen diese Fragen stellen möchte. Auch denen werden wir uns stellen. Das Trolling, das kennen wir ja inzwischen dann zum Teil auch aus Pad. Gut, dann machen wir weiter wie gehabt. Wir sind, glaube ich, dann Frage 26 erstmal durch. Jano. Ja, hi Leute. Ich habe gerade mir die Tabelle angeguckt mit den Ein- und Austritten. Das ist jetzt sozusagen, ich bräuchte von den letzten 3 Jahren, also 2013 würde ich das gerne, also eben auch mit Beginn des Ausschlussalgorithmus, würde ich das gerne in ein Diagramm mal abbilden, damit wir wissen, als Frosch, wie weit das Wasser schon anfängt zu kochen. Ja, vielleicht also meine Frage, sorry. Meine Frage wäre so, wie komme ich an die Zahlen und könnt ihr uns die bereitstellen im Sinne der Informationsfreiheit? Am besten ist, du formulierst deine Frage schriftlich an vorstand@piratenpartei.de und dann können wir schauen, was wir da machen können. Okay. Gut. Dann wieder ein leeres Saalmikro. Schatzmeisterclub ist durch. Welche Pläne gibt es für Spendenkampagnen, um die Parteifinanzen auszugleichen? Ja, Spendenkampagnen doch eher die PolGFs. Ja, auch das, denke ich, wird Bestandteil unserer Klausur sein, wo wir uns natürlich wieder darüber unterhalten werden, inwiefern Kampagnen machbar sind, für was sie machbar sind und wann sie machbar sind. Und wir freuen uns dann natürlich auch sehr, wenn wir dann aus der Basis Vorschläge bekommen, die wir dann auf der Klausur auch diskutieren können. Es ist ja nicht so, dass wir hier jetzt Vorgaben machen und Vorgaben machen müssen. Da darf auch gerne mal was so aus der Partei rauskommen zu uns, dass wir das dann eventuell umsetzen können. Ganz kurz noch zur Frage von Janu. Die entsprechenden Links, also es gibt natürlich ein Diagramm seit 2007. Wir sind ja da sehr offen, was unsere Daten angeht und haben hier auch einmal einen Link zu den Rohdaten dazu. Also es gibt natürlich alles, wir müssen halt nur auch mal ein bisschen schauen. Gut, dann in Zeile 29 später dran nehmen. Danke für den Hinweis. Ich habe es aber gesehen, dass es gerade erst reingeschrieben wurde. Habt ihr gerade Ärger mit der AGH-Fraktion und warum kommen solche Trolleinträge? Das bezieht sich jetzt wieder auf den Delius-Antrag, nehme ich an. Möchtet ihr dazu noch was weiter sagen? Ja, also ich finde die Bezeichnung Trollantrag ein wenig überzogen. Wir haben am letzten Samstag ja das Gespräch gehabt mit den Fraktionen und mit den 1V oder Landesvorsitzenden der vier Länder, die eine Fraktion im AGH oder im Landtag haben. Also auch Berlin, Martin Delius war mit da und der Gerd Anger. Und daraus ist halt dieser Antrag entstanden. Anträge können gestellt werden, von jedem eigentlich, und inwieweit die anzunehmen sind oder nicht oder überhaupt annehmbar sind, das ist ja das, was dann die Arbeit des Bundesvorstandes ist, in Unterstützung zum Teil mit Juristen. Und dementsprechend wird es eine Entscheidung geben. Aber ein Ärger und daraus, also dass der Antrag daraus resultiert, dass wir Ärger mit dem AGH hätten, das kann ich in keinster Weise bestätigen. Überhaupt nicht. Also es wäre falsch, das jetzt in der Form, in irgendeiner Form zusammenzureiben. Passt nicht. Guti. Wir gucken in Zeile 30. Ja, Kira, ich versuche die Menschen ans Mikro zu bringen. Ich weise ja nochmal darauf hin. Es ist auch vollkommen klar, dass ich mich über jeden Redner freue, hoffentlich. Und es ist auch vollkommen klar, dass ich mich freue, wenn ich hier nicht die gesamte Sache alleine komplett erledigen muss. Allerdings, ich kann nicht einfach wahllos Leute ans Mikro ziehen in meiner Fähigkeit als Moderator. Die fangen dann auch nicht an zu reden. Kira? Doch, man kann es, indem man so ein bisschen provokant ist, indem man nicht nur die Sachen so abarbeitet. Du könntest eine eigene Meinung haben, über die sich vielleicht irgendjemand aufregt oder auch, also du könntest ein bisschen stacheln, was auch immer, aber so ist das einfach unendlich langweilig. Sorry. Naja, also ich bin erstmal dankbar, dass der Job das überhaupt macht und Moderation, Schulung, wenn es denn dazu kommen sollte, weiß ich nicht, ob das jetzt gerade thematisiert wird oder sollte, mitten in der Sprechstunde. Also wenn unter den Zuhörern jemand ist, der Fragen hat, bitteschön, das Saalmikro ist da und daraufhin hat Geoffrey ja nun auch schon öfter hingewiesen, nehmt es doch in Anspruch. Zumal, sag ich mal, eine Moderation immer etwas neutraler sein sollte, über den ihr euch aufregen sollt, ist der Buffo. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Also das ist sogar, also tut mir leid, Kira, in dem Fall, aber das ist mal aus meiner persönlichen Sicht eigentlich gegen mein persönliches Verständnis von Moderation, dass ich jetzt anfange, eine eigene Meinung hier mit reinzuwerfen, damit lass da Leute drauf anspringen. Da, dann sag doch was, dann muss ich mich nicht ablenken lassen. Nee, ich will das ja nicht auch noch verlängern. Danke. Na gut, nochmal die Bitte. Bitte nehmt mir das Reden ab, es macht mir alleine auch nicht unbedingt Spaß. Ja, wenn die Zuschauer nichts fragen wollen, dann soll der Buch für uns doch fragen. So mit meinetwegen provokanten Fragen. Verkehrte Welt, oder was meinst du? Das ist ein Beispiel. Carsten, ich glaube, deine halbe Stunde ist wieder um. Okay, jetzt gucken wir mal kurz. Planet Fox war zuerst da. Wird es erstens ein noch einen weiteren Tag geben dieses Jahr. Zweitens, können wir uns das leisten? Das ist genau das Thema, was wir unter anderem auf der Klausur besprechen wollen. Da gab es ja schon Ideen, wann und wie man einen Bundesparteitag noch machen kann, entweder 2015 oder Anfang 2016. Und die Schatzmeister, die jetzt heute auch, doch einer ist ja anwesend, der könnte vielleicht zu einem Bezahlen noch was sagen. Das gehen wir jetzt dann eben auf den Nachtragshaushalt an, den wir dann am Klausurwochenende beschließen müssten, über den wir ja auf jeden Fall hängen werden, über den Nachtragshaushalt. Im aktuellen ist kein weiterer drin. Die wahrscheinlichere Variante ist eher, dass man im Frühjahr dort, wo Wahlen sind, entsprechend einen Parteitag nochmal veranstalten werden und dann den Wahlparteitag entsprechend später. Christoph? Ja, wenn der Schatzmeister gerade schon da ist. Es gehen Gerüchte um, dass wir, falls wir nächstes Jahr eine größere Rückzahlung machen müssen an den Bundestag, gewaltige Finanzprobleme kriegen sollten, dahingehend, dass die Kohle nicht da ist. Bislang habe ich das immer so verstanden, dass wir das Geld, was wir bekommen, erstmal beiseite legen, bis sicher ist, dass wir es auch wirklich behalten dürfen und dann erst verteilen. Wird es nach wie vor so gemacht oder würde in dem Fall, dass wir eine große Rückzahlung machen müssen, wirklich kein Geld da sein? Also das Geld wird in jedem Fall da sein. Wir machen diese Rücklagen ja auch weiterhin. Das sind dann auch immer in den Schatzmeister-Sprechstunden. Also wenn ihr da immer Sprechstunden, sehr schön in der Vorstandssitzung, wenn ich die Kontostände bekannt gebe, das läuft immer auf das Festgeldkonto. Das heißt, wir legen die Gelder immer auf das Festkonto zurück und rühren sie eigentlich erst im Februar des Folgejahres an. Also nochmal definitiv nachgefragt, wenn wir eine große Summe zurückzahlen müssten, dann ist das Geld nach wie vor beiseite und wir müssen dann nicht aus den Landesverbänden und von überall die Kohle zusammenkratzen. Genau so ist es. Also es liegt definitiv da und da haben wir nicht das Problem und wir werden eine größere Rückzahlung im nächsten Jahr haben, definitiv. Okay, danke für die klare Auskunft. Direkt weiter am Planet Fox. Darf man auch kritische Fragen an die Zuhörer stellen? Im Moment nehme ich alles, was ans Mikro geht, von daher fühle ich frei. Gut, es wird ja immer wieder gefragt, leben die Piraten noch? Sind wir noch da? Man hört nichts von uns. So, aktuell muss ich sagen, dass diese Leute momentan recht haben. Hier sind einige Leute und ich würde mir wünschen, mehr Aktivität und der Geoffrey hat eine super tolle, schöne Stimme von dem her und kann super lesen von dem her. Vielleicht sollte man Lesewettbewerb das nächste Mal veranstalten, aber ich würde mir echt mehr Aktivität hier wünschen. Ansonsten wäre es so, dass alle hier in diesem zuhörenden Raum vollkommen einverstanden ist und dass es nichts Besseres geben kann als diesen Bundesvorstand, der perfekt arbeitet und quasi keine Fragen dazu noch sind oder Kritik oder ähnliches. Tut mir leid, muss ich jetzt bringen. Aus Gründen danke ich dir sehr für deinen Wortbeitrag. Ja, was Planet Fox sagt, ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr euch da mehr laut nach vorne trauen würdet. Jetzt haben wir aber nach drei Wortbeiträgen gerade mal wieder niemanden am Mikro, deswegen springe ich dann jetzt trotzdem nochmal zurück ins Pad. Ja, also ich habe ja gerade schon angedroht, wie man eine provokante Frage stellen kann. Ich stelle aber erstmal in Richtung Bufu. Und zwar, wie reagiert ihr auf Leute, die den Bufu bashen und auf übelste beleidigen und dann als Alternativen, aber exakt die Dinge aufführen, die ihr sowieso umsetzen wollt, die auf eurer Agenda stehen? Das ist eigentlich relativ einfach. Dinge, die dir so richtig heftige Sachen, sollte man erst gar nicht lesen, weil sie vergiften einen. Und wenn man vergiftet ist, dann ist man geneigt, irgendwie zu antworten, wie es vielleicht nicht adäquat ist. Nach gewisser Zeit oder ich denke, man soll es nicht mehr haben. Carsten, das ist mit dir überhaupt nicht besser geworden. Schlimm. Wirf mal mehr nach. Also ich denke mal, jeder Bundesvorstand muss eine nötige Portion dickes Fell haben, um, sag ich mal, so bestimmte Angriffe, die unter die Gürtellinie gehen, die muss man dann irgendwie wegstecken. Aber ist es natürlich so, dass auch solche Angriffe einen irgendwo mitnehmen und da muss man einfach gucken, dass man dann schleunigst darüber wegkommt. Gut. Aber das ist jetzt eher eine Sache von persönlich irgendwie von technischen Möglichkeiten, oder? Ja, hier ging es mir mehr um den Teil 2 der Frage, weil die, wenn die Alternativen dann gebracht werden, was besser gemacht werden muss, genau Dinge aufgesellt werden, die ihr ja schon tut, die aber bewusst dann halt verschwiegen werden. Das habe ich jetzt inhaltlich nicht ganz verstanden. Was wird verschwiegen? Also es kommt häufiger vor hier im Mumble, dass über euch hergezogen wird wie Blöde. Und wenn man da mal fragt, ja, was die denn falsch machen und was besser gemacht werden muss, dann werden halt ausschließlich Dinge aufgeführt, die ihr sowieso schon macht und auch lauthals angekündigt habt, dass ihr machen wollt. Naja gut, ich meine, man muss sich in so einer Position auch irgendwie dran gewöhnen, dass halt einfach nur, ich nenne es immer sinnlos Gebäsche, die Leute haben selber keine Ideen, aber Hauptsache sie schlagen mir drauf. Das ist okay, das kann man ruhig machen, um seinen Frust abzulassen und da muss jeder Buffel mit klarkommen. Die Antwort wollte ich haben. Gut. So, jetzt wieder niemand am Saalmikro, auch wenn ich mich tatsächlich, also versteht mich falsch, ich freue mich über das erhöhte Sprach- und Frageaufkommen. Ich springe trotzdem mal rüber ins Pad, wir haben ja gerade mal kurz Zeit. Das ist eine Auflistung von zwei Links, irgendwie, also ein Pressestatement der Piratenpartei und ein Tweet von Jens Köppen, wo ich jetzt nicht ganz genau verstehen kann, wo die Frage dahinter ist. Also zu dem Schiffschaukelbremse wollte ich mal was sagen. Da habe ich mich nämlich auch letzte Zeit ein bisschen echauffiert über diesen Herrn Köppen. Der hat irgendwie von wegen Journalisten dürfen nicht alles. Der Mann ist 1962 geboren. Der hat anscheinend nicht mitbekommen. Das war ja genau in dem Jahr, wo Franz Josef Strauß zurücktreten musste. Das ist einer, der nie was gelernt hat in der Politik, was früher mal war. Und man sollte ihm dringend mal ein Geschichtsbuch ans Herz legen. Okay, das erklärt das. Ich hatte das überhaupt nicht mitbekommen, dass da jemand Mist erzählt hat. Tatsächlich, da ist so eine Woche Urlaub auch mal nicht schlecht. Fox? Was ist denn von euch geplant jetzt für die kommenden Monate in Bezug auf die Baden-Württemberg-Wahl bzw. Unterschriften sammeln, wie ihr das unterstützt oder ähnliche Planungen, Aktionen? Ja, wir werden zuschauen, wer von euch dann überfährt und Unterschriften sammelt. Achso, und die Leute, wo rüberfahren, die kriegen irgendwie in der Mitgliedersammlung irgendwie so ein Strich oder so ein Herzchen oder sowas. In Fleißbildchen im Wiki. Keks in Piratenflaggenform. Genau, also ich denke mal, die Polgaves, die, also jetzt auch bei der Klausur, werden wir uns über diese ganzen anstehenden Wahlen jetzt auch schon mal vorab unterhalten, was da geplant ist oder was wir da planen können und so weiter und so fort. Also da wird es mit Sicherheit einiges an Infos geben in nächster Zeit. Also jetzt ohne Schmarrn, wir weisen natürlich darauf hin, da wo es geht, dass in Baden-Württemberg Unterschriften gesammelt werden müssen. Ich glaube, das hat man auch am Bundesparteitag durchaus mitgekriegt, dass es seitens vom Bund da alles, was irgendwie möglich war, unterstützt worden ist, also mit dem Infostand und 100.000 Durchsagen und die Baden-Württemberger sind da auch sehr rührig und so. Also, aber natürlich können wir auch da, wo es irgendwie machbar ist, rüberfahren und selber Unterschriften sammeln, aber erwartet bitte nicht von uns, dass wir diese 10.000 Unterschriften sammeln. Also da, wie gesagt, da können wir gerne motivieren und so weiter, aber alles selber machen ist halt leider, geht ein bisschen an der Realität vorbei. Und hier nochmal der Aufruf, wenn ihr eine super Idee habt für irgendeine Aktion, die wir in Baden-Württemberg und mit Unterstützung des Bundesvorstands machen können, dann sagt uns das, dann machen wir das. Also es ist bestimmt kein Problem. Wir wollen alle, dass Baden-Württemberg zum Erfolg wird. Bin ich wieder zu verstehen? Ja, bist du. Hervorragend. Dann kann ich ja weit fragen, oder? Natürlich. Wird sich die finanzielle Situation der Partei im nächsten Jahr stabilisieren oder braucht ihr erst dieses Treffen, wo vorhin schon gesprochen worden ist? Also wenn der Schatzmeister nicht direkt antwortet, kann ich nur so viel dazu sagen, dass wir natürlich schauen müssen, dass wir unsere Kosten im Blick halten. Ja? Und das hängt natürlich alles ein bisschen davon ab, ob wir wo Wahlen, welche Wahlen wir wo gewinnen und wie viel Spenden reinkommen. Also das haben wir nur bedingt unter unserem Einfluss. Wir haben es insofern gut unserem Einfluss, wenn wir eine gute Öffentlichkeitsarbeit machen und wir dann natürlich auch von der Presse auch aufgegriffen werden. So, ich meine, wir können viel schreiben, wenn die Presse uns nicht aufnimmt, dann taucht das nichts. Aber sobald die Presse anfängt, uns wieder aufzunehmen und eigentlich ging das mit Würzburg gut los und da sollten wir am Ball bleiben, dann werden wir auch unsere Finanzen stabilisieren können. Jo, und dann der Christoph Grüner wieder. Ja, die Ausgabenseite ist eine Seite der Finanzen, die Einnahmeseite eine andere. Was gedenkt ihr zu tun, um eventuell neue Spender zu bekommen oder ja, Spenden zu generieren oder ähnliches? Auch hier ist es eigentlich genau der Punkt, was ich eben sagte. Wir müssen erstmal in der Öffentlichkeit wieder wahrgenommen werden, dass auch die Wähler wieder an uns glauben, weil dann können wir auch Spenden generieren. Vorher ist das nahezu unmöglich möchte ich nicht sagen, aber extrem schwer. Okay, dann komme ich gleich mal zur nächsten Frage. Du hast mir die Überleitung perfekt gemacht. Im Bayerischen Rundfunk läuft seit langem die Werbung für den Zündfunknetzkongress 2015 im Oktober. Eigentlich genau unser Kernthema. Habt ihr das schon irgendwie auf der Agenda, dass die Piraten dort auch vertreten sein werden? Wäre vielleicht ein Thema, das du im Landesverband Bayern mal fragen müsstest. Darf ich da mal einen kleinen Exkurs machen? Der Landesverband Bayern ist dran. Habt ihr da irgendwie in eurem LV dementsprechende Qualifikationen, dass die irgendwie das Bild irgendwie von den Piraten irgendwie gut darstellen können? War das von Bayern gerichtet, oder? Naja, ich weiß nicht. Also wenn ich mir den Bund angucke, dann sind die richtig guten Leute. Kannst du die an zwei Händen abzählen, ja? Ich weiß halt nicht, ob ihr da in Bayern unentdeckte Talente habt. Wir haben diverse entdeckte Talente. Wir haben auch ein paar unentdeckte Talente. Und wenn du Näheres wissen möchtest, dann ist jetzt am Donnerstag ab 20:30 die Vorstandssitzung des LV Bayern. Da kannst du dich noch mal genauer erleben. Dankeschön. Bitte. So, jetzt gucke ich mal kurz. Der Liga-Dealer, ich habe dich doch gesehen, du wolltest doch was sagen. Ja, ich wollte eigentlich nur dazu Stellung nehmen, dass wir in Bayern am 21. November und 22. November den sogenannten Netzkongress haben. Das wird im Bauzentrum München stattfinden, auch mit hochkarätigen Referentinnen und Referenten. Wir haben dort Leute, Piraten und Nicht-Piraten, die Expertise haben. Und wir haben in den letzten Wochen auch immer wieder im Team PolGF darauf aufmerksam gemacht, dass Piraten auch außerhalb Bayerns herzlich eingeladen sind zu unserem Netzkongress in München. Danke. Bitte. So. Jetzt gucke ich noch mal kurz rüber. Fox, hast du noch eine Frage oder soll ich wieder rüber ins Bett springen? Ja, ich muss mich entschuldigen bei Christoph, den ich jetzt zum ersten Mal gesehen habe und ich dachte, es wäre Christos. Nimm mir das nicht übel, aber du hast es recht, es wird passieren. Das habe ich 2 Jahre in Hessen hinter mir. Das macht mir nur insofern was aus, dass es ab dem 3. Mal hat Konsequenzen. Ansonsten willkommen im Club. Du bist mit Christos verwechselt? Ich werde angesprochen, was ich denn als politischer Geschäftsführer der Piratenpartei so zu dem oder dem Thema sage. Da war ich noch kein Bundesvorstand. Ja, auch nicht schlecht. Ja, aber ich meinte jetzt gerade Carsten. Was meinst du mit willkommen im Club? Du bist mit Christos verwechselt? Nein. Willkommen im Club, weil er da nicht der Erste ist. Christoph und Christos im Moment durcheinander bringt. Achso, ah ja, ich verstehe. Das ist ja auch eine Umstellung. So, dann kicken wir nochmal. Ja, hier noch in Zeile 33. Seko hat letzten Montag darum gebeten, das Thema, wie wir unsere Inhalte platzieren, heute zu diskutieren. Soll das nochmal verlegt werden, da er nicht da ist? Ja, würde ich darum bitten. So ein Bundesvorstand wie wir ist leider ja monetär abhängig von irgendwelchen Arbeitstätigkeiten. Und auch der Seko hat sich ja nun, ich denke mal, das sollte man ihm auch mal anrechnen, die Zeit genommen, vom Parkplatz zumindest zu Beginn des Mammels da zu sein und zu sagen, hey Leute, ich kann leider nicht lange bleiben, ich habe noch einen Kilometer nach Hause und ich denke, da ist es dann erstmal wichtig, dass er dann sein Feierabend hinkriegt und dass wir diese Thematik dann kommende Woche gerne nochmal aufgreifen. Gut, ich gucke nochmal kurz jetzt, genau, nur nochmal für die Aufzeichnung nochmal, 14.8. bis 16.8. in Leipzig ist diese oft besprochene Bufo-Klausur, weil jetzt halt die Frage nochmal im Pad auftauchte mit Antwort. So viel von mir, jetzt gucke ich nochmal kurz, das nächste wäre, gibt es konkrete Pläne für ein professionelles Fundraising? Hatten wir das nicht eben schon? Ich befürchte auch, ich wollte gerade sagen, ich müsste mich jetzt wahrscheinlich wiederholen. professionelles Fundraising, ja natürlich, wir haben da schon seit letztem Jahr drüber nachgedacht und haben es letztendlich verworfen, weil es macht momentan keinen Sinn. Und also wirklich professionelle Fundraiser wollen sich momentan an uns auch nicht die Hände verbrennen. Und insofern, wir müssen erstmal die öffentliche Wahrnehmung dahin kriegen. Und dann werden wir in all diese Geschichten auch wieder einsteigen können. Gut, Ambam. Hat eigentlich jemand schon mal so ein Public Fundraising Ding für Netzpolitik.org aufgesetzt vielleicht? Ob wir das gemacht haben, war die Frage. Nee, kommt mir jetzt so rein kreativ direkt in den Kopf, warum machen die nicht Fundraising, also so Crowdfunding einfach so, statt dass hier Leute einen Antrag stellen, spendet ihr 10.000 irgendwie. Da ja. Gibt's ja jetzt genug, die da irgendwie mal sagen, ja gut, die hatten ein paar Mücken. Ich glaube, die haben in letzter Zeit auch eine ganze Menge Geld eingenommen. Ich glaube, heute stand es in der Zeitung, das Vierfache, was sie sonst in dem Zeitrahmen irgendwie an Spenden bekommen. Und ich denke, da läuft schon eine ganze Menge. Ich denke letztendlich auch mal, das Fundraising zielt ja ab auf unsere eigenen Einnahmen. Wir können natürlich so ein Crowdfunding aufsetzen, was aber definitiv nicht über uns laufen darf, da wir auch Vorgaben haben, auch gerade nach dem Parteiengesetz, wofür wir Gelder ausgeben dürfen. Wir dürfen dafür die Gelder nicht ausgeben. Und insofern wäre das zumindest für uns als Partei, für unsere Einnahmensituation, keine Möglichkeit. Ja, schade, da hätte man nämlich eventuell in ein paar Minuten irgendwie was an den Start kriegen können. So, das Fundraising für die und dann halt ein bisschen Werbung. Ja. So, die nächste Frage, weil wieder niemand am Saalmikro ist, ich prangere. Ja, jetzt hat nochmal zu diesem, wie Christoph so wunderschön gesagt hat, Chipschock-Geschubster. Die Frage ist, warum das lange gedauert hat und wir mit unserem Statement nach dem Pressecycle kommen und uns wundern, dass es nicht übernommen wird. Ja. Also prinzipiell gesehen, es steht schon mit dabei, vielleicht weil wir Freizeitpolitiker sind und nicht den ganzen Tag nur twittern. Es ist nicht nur das. Es ist ganz einfach so, dass wenn du relativ enge Ressourcen, dich dann auch drum kümmerst, dass du dich aufs Wesentliche konzentrierst. Der Köppen ist ein CDU-Hinterbänkler und es tut mir sehr leid, mit dem beschäftige ich mich eigentlich nicht vorrangig. Auch wenn mir das jetzt wahrscheinlich übel genommen werden wird. Die Aussage von ihm war natürlich jenseits jeglicher Diskussion, ganz klar. Aber der Vorgang an sich war so viel weiter jenseits jeglicher Diskussion, dass es mir persönlich ehrlich wichtiger war auch, dass wir uns dann tatsächlich mit dieser Landesratgeschichte und mit dem Range und dem Maßen beschäftigen, als wie gesagt mit dem Köppen Hinterbänkler aus der Uckermark, ich bitte dich. Ja, in das gleiche Horn wollte ich jetzt auch noch stoßen. Ismael war schneller als ich. Wie erwähnt, Hinterbänkler, das ist auch eine Sache, die mir sofort einfiel. Und stell dir mal vor, die Piraten würden auf jeden CDU-Schwachsinn reagieren. Dann würden wir den ganzen Tag nichts anderes machen. Und von daher ist das okay, wie es gelaufen ist. Und wenn der Nächste aus der CDU, der, sag ich mal, etwas prominenter in der Presse ist, wo wir dann mal gegenschießen können und das auch wahrgenommen wird, dann werden wir das mit Sicherheit tun. Ja, in dem Zusammenhang würde ich mal kurz gerne an Alain Heveling erinnern. Kennt ihr den noch? Der fällt mir bei CDU-Hinterbänkler immer sofort ein. Also der Name sagt mir was, ich kann es aber gerade nicht zuordnen. Ansgar Heveling war der Kerl, der 2011 oder 2012 dieses Ding rausgehauen hat, Netzgemeinde, ihr werdet den Kampf verlieren und da irgendwo in der Welt oder in der FAZ oder so einen flammenden Anti-Online- oder Netzpolitik-Kommentar rausgeklatscht hat. Da war was. Nur zum Thema CDU-Hinterbänkler. So, Christoph Grüner, bitte. Haben die Piraten möglicherweise auch so einen Hinterbänkler, der ähnlich medienwirksam, vielleicht nicht ganz so einen Blödsinn von sich gibt, sondern was Sinnvolles, was dann genauso ein Echo in der Presse finden könnte? Also, kennst du einen? Also prinzipiell ist ja wohl zu konstatieren, dass die Piraten immer auf den hinteren Bänken sitzen, weil es sind ja meist nicht mehr als 3-4 in irgendwelchen Parlamenten vertreten. Bam, bam. Ich setze mich gern hin und pflück die alle auseinander und schreibe da irgendwelche flammenden Rückbriefe, aber ich weiß echt nicht, ob es Sinn hat, auf jeden Bullshit zu reagieren, ja, weil wir dann nämlich ganz deutlich kommunizieren, du kannst irgendwo auf der letzten Bank rumsitzen und kannst hier irgendwie den Buffer von Piraten ärgern, so. Und dann nimmt das halt kein Ende mehr. Vollkommen richtig. Und ganz ehrlich, ich sorge eigentlich lieber für Dinge, als dass ich mich gegen Dinge zur Wehr setze, auch wenn das natürlich manchmal der sein muss. Aber bei sowas bin ich auch der Ansicht, ist es tatsächlich von nachgeordneter Bedeutung. Ja, also außer man hat so eine schöne Idee, wie man das so ins Lächerliche ziehen kann oder so, das würde ich noch machen, aber ansonsten. Ja, aber ich meine, was der Typ da abgelassen hat, lässt doch interessante Einblicke zu, was der für ein Rechtsverständnis hat. Ja, also ein äußerst sonderbares auf jeden Fall. Ja, aber müssen wir das diskutieren und müssen wir das kommentieren? Richtig, glaube, das hat er mit Herrn Range nämlich auch gemeinsam. Das ergibt sich. Das merkwürdige Verständnis. Das ergibt sich, glaube ich, auch schon daraus, in welcher Partei dieser Mensch sich befindet, okay? Ganz ja, kurzen Einwurf, wollte, es gibt eine Pressemitteilung. Noch einen Satz dazu. Er hat natürlich recht, der Captain Crunch, dass es völlig sinnlos ist, sich die Augen zu verschließen und nicht zu sehen, was gerade in der Gesellschaft, also in der Gesellschaft abgeht, dass diese Relativierung von Dingen, und da spielt der Köppen halt auch eine Rolle. Und ich denke mal, da sind wir gut beraten, es immer wieder anzuprangern. Ja, aber wie ihr es ja selber schon gesagt habt, das ist ja diese Geschichte auch mit dem Stöckchen. Also es ist ein Drahtseilakt und in diesem Falle war es, glaube ich, auch richtig so. Ja, so, jetzt gucke ich mal gerade. Irgendwie sind nur noch, also bei der Frage in Zeile 38, ich weiß nicht, ob die ernst gemeint ist oder nicht. Ich gebe nichtsdestotrotz jetzt erstmal Planet Fox den Vorzug. Dankeschön. Ich habe mal so eine Frage. Hat der WUFO irgendwo einen Sack, wo er irgendwelche Talente drin hat und zack, wenn irgendein Basismitglied sagt, wir brauchen hier oder dort und dann ziehen die den raus? Also ich bin der Meinung, dass mit Sicherheit der WUFO die Leute, wo sie sagen, die sind wichtig oder die kann man dort und dorthin schicken, dass die bekannt sind. Ich glaube nicht, dass der WUFO alle 24.000 Mitglieder, ich hoffe, die Zahl stimmt, alle persönlich kennt und weiß, welche Talente da schlummern oder vorhanden sind. Deshalb bin ich jetzt irgendwie eher so auf dem Trip, jeder Basispirat sollte vielleicht selber um sich rumschauen, von dem her auf in KVs, Bezirken, ob dort vielleicht man eher dem WUFO helfen kann. Hier ist noch jemand, schau dir den mal an. Ich glaube, das ist zielführender, als wenn man den WUFO fragt, er soll mal irgendwie aus dem Hut irgendwas rauszaubern. Also sicherlich gibt es da hin und wieder was, aber ich glaube immer noch nicht an den Zauberhut, den der WUFO besitzt, wo Leute drin sind, die man zack rauszieht und dann hat man zu den Themen Leute. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der Christus sich alle Mühe gibt, alle 18.000 Piraten persönlich kennenzulernen, so viel wie er telefoniert, und vielleicht hat er ja noch den einen oder anderen in petto. Das Schöne wäre ja auch, wenn du das so gerade sagst, dass die einzelnen Mitglieder sich mal bewusst darüber werden, was sie selber bringen können. Ich denke, da sind sehr viele dabei, die eine ganze Menge dazu beitragen können. Und schön wäre dann, wenn wir entsprechende Ausschreibungen machen, weil wir sagen, wir suchen explizit Menschen für den und den Job, wenn wir dann auch entsprechende Rückmeldungen bekämen. Weil das ist, glaube ich, der Hut, den wir dann haben und wo wir dann auch ziehen können. Aber ohne Rückantworten auf Ausschreibungen wird es uns natürlich auch schwer. Ja, ich stelle fest, dass die Frage, ob ihr einen Zauberhut besitzt, nicht beantwortet habt. Trotzdem gebe ich jetzt weiter an Bam Bam. Ja, ich finde das generell irgendwie so eine Haltung hier. Ich sage ja, ich habe keinen Stress damit, hier irgendwie eine flammende Gegenrede zu schreiben oder so, ja. Ich finde es einfach gut, wenn Leute hier Dinge tun und halt nicht dann ankommen, so hier, ihr Piraten oder ihr Bufo, macht ihr mal, sondern einfach machen und sich dadurch profilieren, finde ich, ja. Deswegen, also man muss auch nicht mit jedem Kram dann an Bufo treten, deswegen antworten oder solltet ihr dann nicht antworten auf solche Dinge wie irgendeinen Typen aus dem letzten, naja, ihr wisst schon. Also ich finde, mach einfach dick hinne und dann wird das schon anerkannt. Ich habe hier ein paar Sachen gemacht, die cool waren, und da kamen die Leute an und haben gesagt, hey, toll und so, und das zieht dann. Entschuldigung, wenn ich jetzt hier dazwischen Ding sage. Dingst ja nicht wirklich dazwischen. Planet Fox, wir haben uns heute noch gar nicht gesehen. Ach, ja, schön, dich mal wieder zu sehen hier in dieser großen Runde. Ich denke mal, es ist auch vielleicht wichtig, dass man schaut, wenn Ausschreibungen sind vom WUFO, aber auch von den Landespiraten oder so, von den Vorständen, dass man einfach sieht, aha, das ist eine Ausschreibung. Von dem her, wer fällt mir denn konkret ein, der das vielleicht machen könnte, der vielleicht von sich selber jetzt nicht sagen würde, das ist mein Fall, und dass man einfach so Leute fragt, du, pass auf, da ist eine Ausschreibung für das und das Thema, da kannst du den Bufo, den Land, Bezirk, was auch immer unterstützen. Von dem her, die freuen sich, wenn jemand, sagen wir mal, bereichert und Arbeit wegarbeitet. Das sehe ich eher so. So. Gibt es dazu keine Antwort? Gibt es keine weitere Frage? Ich hatte da jetzt keine Frage rausgehört, also von daher. Ja, gut, Statements gehen auch. Wenn von euch keiner ein erweitertes oder antwortendes Statement geben will, dann ist das natürlich vollkommen okay. So, ich gucke nochmal kurz einfach zum Zweck des Uhrenvergleichs. Wie viel Uhr ist es bei euch? Wie lange machen wir eigentlich schon? Also beim Uhrenvergleich habe ich das Psycho. 21.58 Uhr. Erinnert mich dran, dass ich den Carsten hau, wenn ich ihn wiedersehe. So, da ich sehe keine Leute mehr am Mikro, ich sehe nur noch lustige Fragen im Pad. Ich komme damit zur wichtigsten Frage des Abends, zur Abschlussfrage. Was ist euer Lieblingsessen? Hauptsache lecker. Meine selbstgemachten Rouladen natürlich. Also auf meinem Notebook klebt ein Aufkleber, da steht drauf, Welcome to the dark side, we have cookies. Und damit ist beantwortet, was dein Laptop ist. Aber gut, Christoph. Muss die letzte Frage nicht traditionell heißen, hattet ihr genug Zeit zu reden oder euch zu äußern? Ich vertraue in diesem Zusammenhang tatsächlich darauf, dass keiner der Bundesvorstände meine Moderation vor dem Bundesschiedsgericht anfechtet. Ja, wie ich es in meiner Rede, da, die ich da gehalten habe, auf dem Bundesparteitag auch schon angekündigt habe, fand ich jetzt, sag ich mal, auch heute Abend wieder, da war nicht genug Schärfe drin. Also ich hätte mir da schon gewünscht, dass da so ein paar Klopper kommen, um mal so, ne? Ach, Ringelchen. Ich soll dich jetzt beleidigen oder was? Nee, immer so ein paar Fragen, die immer so ein bisschen, ja, ein bisschen fordert. Obwohl, ich bin eigentlich todmüde. Fordert mich mit Fragen, aber ich bin müde. Naja, ich kann mich selber noch an dicke Engel erinnern, so mit anderen Bundesvorständen, da ging es ein bisschen besser zur Sache. Komm, ja, noch, glaub mir. Du hast noch ein Jahr vor dir. So, Ride of Party nochmal, aber ich glaube, dann können wir auch Schluss machen, oder? Ja, komm, geh mal Christoph nochmal einen mit. Jetzt ist immer ja nur eine Woche weiter. Beim letzten Mal hast du ja gesagt, IT, weiß ich noch nicht, ist ja erst ein Tag nach meiner Wahl. Wie gesagt, jetzt sind wir ja eine Woche weiter. Wie tief sind denn deine Einblicke? Und meine Frage damals war ja eigentlich, wann kann man denn sozusagen mal mit einer Zustandsbeschreibung rechnen? Also noch nicht den aktuellen Bericht, aber wann denkst du, dass du dich so weit eingearbeitet hast, dass du mal sagen kannst, in der IT sieht so und so aus? Ich könnte jetzt sagen, Abgründe tun sich auf, aber das würde der Sache, glaube ich, nicht gerecht werden. Ich habe sehr viel telefoniert am Wochenende mit wirklich jedem, ich kenne es, glaube ich, jeden, der irgendwie aktuell eine Rolle spielt, aktiv in der BIS-ID drin ist, mit den beiden Festangestellten hatte ich heute Abend über eine Stunde Meeting, und da bewegt sich gerade eine ganze Menge, und ich habe auch klargestellt, was die nächsten Aufgaben sein müssen vor dem Bundesverwaltungstreffen, wo wir die IT jetzt zum Bestandteil davon gemacht haben. Das war mir auch sehr wichtig, weil halt die IT meines Erachtens Grundlage ist für die Verwaltung. Ohne IT geht gar nichts, und daher ist sie auch Teil der Verwaltung, und dementsprechend werden da in den nächsten 4 Wochen noch einige Sachen folgen. Also ich nehme dem Ganzen mal, dass du sagen, in 4 Wochen ungefähr kannst du da mal sagen, Zustand sieht so und so aus und die Sachen müssen wir jetzt unbedingt nochmal angehen und da könnte man noch Hilfe gebrauchen oder was auch immer. Ja, genau so ist das. Also unser erstes Ziel ist mal ein vollständiges Inventar zu erstellen, und da habe ich heute Abend auch mit den beiden gesprochen, die dafür hauptsächlich verantwortlich sind, und das wird jetzt richtig in Angriff genommen, und ich hoffe, dass ich kurzfristig auch dann Rückmeldung von denen bekomme, wie das dann ausschaut, und wenn wir dann diese Zahlen haben, dann können wir auch gegenüber dem dem Schatzmeisterclub, wie heißt das Ding da, dieser Club, können wir denen dann auch sagen, okay, unsere Grundsicherung für IT sollte das und das bedeuten. Und dann müssen wir darüber entscheiden, ob wir irgendwelche Services nicht mehr brauchen oder ob wir sie ganz sicher brauchen oder und so weiter und so fort. Und das ist dann der demokratische Prozess, den wir dann hier in der Piratenpartei anstoßen werden. SM-Club heißt er, und du wirst bald wissen, warum. Tja, ich wollte nur noch mal eben kurz sagen, wir hatten da eben kurz sinngemäß das Thema Schweigen ist Zustimmung. Jetzt sagte der Christoph gerade, er kann sich auch an anderen Vorstandssitzungen, Vorstandssprechstunden erinnern, wo es hochherging. vielleicht ist die Zustimmung ja bei diesem Bundesvorstand doch etwas höher als bei anderen Bundesvorstands, wo es hochher ging. Könnte man darüber nachdenken. Nein, also nicht, dass ich mich ärgern würde, dass mich hier keiner ankackt oder sowas. Das finde ich natürlich gut. Mein Gusto ist natürlich, ich bin jetzt erst eine Woche dabei, den Job so gut ich irgend kann zu erledigen. Ja, und ich glaube, den anderen Bundesvorständen geht das genauso. Und wenn ihr der Meinung seid, wenn ihr keine scharfen Nachfragen habt, dann können wir uns natürlich sicher sein, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wissen es aber nicht. Wir wollen jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie Schulterklopfen oder sonst irgendwas haben. Uns genügt es, wenn wir, sag ich mal, uns vorstellen können, okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Und wenn wir das nicht sein sollten, dann erwarte ich aber auch von euch, dass ihr uns das klar sagt. Du brauchst bei mir keinerlei Zweifel haben. Habe ich auch nicht. Wie lange waren eigentlich also die LAVO-Sitzungen in Hessen früher? Unsere Rekordsitzung im positiven Bereich lag bei 18 Minuten und unsere Negativsitzung, die ging bis 12:45 oder so. Also von 7:30. Ich kann mir das nicht erklären. Joffe, ich habe jetzt 22:03, wollte ich gerade sagen. Ich bin mir auch bewusst, dass wir mit der Zeit durch sind, aber ich dachte, solange hier noch ein Zwiegespräch läuft und keiner unbedingt auf Toilette muss, gehe ich da jetzt nicht zwischen. Trotz desto nichts würde ich dann jetzt auf jeden Fall mal die Rednerliste schließen. Bamba und Christoph Grüner, wollt ihr noch was sagen? Also wenn ihr in diesem SM-Club Mist macht, dann komme ich da mit dem Ali an, ja, und dann räumen wir da ordentlich auf, ne, dass das nicht wieder passiert. Hey, schließ die Sitzung, komm. Hey, wie schön, ich freue mich. Ich bin ja, mach die Sitzung zu und ich meine, diskutieren kann man ja auch danach noch, wenn offiziell geschlossen ist. Jo, dann machen wir die Sitzung doch offiziell zu. Rednerliste ist zu, Rednerliste ist leer. Ich bin auch zu und leer und dementsprechend ist es nach meiner Uhr 22:03. Ich habe keine Ahnung, wie es eurer ist. Trotzdessoto bitte ich darum, die Aufnahmen zu beenden. Danke euch allen für das Kommen. Danke den Bundesvorständen für das Antwortstehen. Danke der Basis für das Antwortstellen. Und Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.